Erster Niman war der Anführer der Armee des Königs von Aram und wurde sehr geschätzt, weil Gott ihm Siege geschenkt hatte, obwohl er an Aussatz litt. Zweiter, während eines Raubzuges hatten die Aramäer ein junges Mädchen aus Israel entführt, das nun der Ehefrau von Niman diente. Dritter, das Mädchen sagte zu ihrer Herrin, dass Niman zum Propheten nach Samaria gehen sollte, damit dieser ihn von seiner Krankheit heilen könne. Vierter, Niman ging daraufhin zu seinem König und berichtete ihm genau, was das israelische Mädchen gesagt hatte. Fünfter, der König von Aram erlaubte ihm die Reise und gab ihm einen Brief für den König von Israel sowie wertvolle Geschenke aus Silber, Gold und Kleidung mit. Sechster, er brachte dem König von Israel den Brief, in dem stand, dass er seinen Diener Niman schickte, damit der König ihn heile. Siebter, als der König von Israel den Brief las, zerriss er erschrocken seine Kleider, weil er glaubte, der König von Aram suche nur einen Grund für einen Streit. Achter, als der Prophet Elisa davon hörte, schickte er eine Nachricht an den König und fragte, warum er so verzweifelt sei, da Niman einfach zu ihm kommen solle. Neunter, Niman kam daraufhin mit seinen Pferden und Wagen und hielt direkt vor dem Haus von Elisa an. Zehnter, Elisa schickte einen Boten hinaus, der Niman befahl, sich siebenmal im Jordan zu waschen, damit seine Haut wieder gesund und rein werde. Elfter, Niman wurde jedoch wütend und ging weg, weil er erwartet hatte, dass der Prophet persönlich herauskommen und ihn durch ein Gebet heilen würde. Zwölfter, er fragte zornig, ob die Flüsse in Damaskus nicht viel besser als alle Gewässer in Israel seien, und wollte deshalb unrein nach Hause zurückkehren. Dreizehnter, seine Diener redeten ihm jedoch gut zu und erklärten, dass er die einfache Anweisung befolgen solle, wenn er doch auch eine schwierige Aufgabe erfüllt hätte. Vierzehnter, deshalb ging er zum Jordan hinunter und tauchte siebenmal unter, woraufhin seine Haut so gesund wie die eines Kindes wurde. Fünfzehnter, er kehrte mit seinen Begleitern zu Elisa zurück und erklärte, dass es auf der ganzen Welt keinen anderen Gott außer dem Gott Israels gebe. Sechzehnter, obwohl Niman ihn drängte, ein Geschenk anzunehmen, weigerte sich Elisa strikt, etwas für die Heilung zu nehmen. Siebzehnter, Niman bat daraufhin um etwas Erde aus Israel, damit er in seiner Heimat Brandopfer nur noch für den Herrn darbringen könne. Achtzehnter, er bat jedoch um Verzeihung für den Fall, dass er seinen König in den Tempel eines fremden Gottes begleiten und sich dort mit ihm verbeugen müsse. Neunzehnter, Elisa verabschiedete ihn in Frieden, und Niman machte sich auf den Heimweg. Zwanzigster, Gehasi, der Diener von Elisa, fand es jedoch falsch, dass sein Herr die Geschenke des Aramäers abgelehnt hatte, und lief ihm heimlich nach. 21. Als Niman sah, dass jemand hinter ihm herlief, stieg er von seinem Wagen und fragte Gehasi, ob alles in Ordnung sei. 22. Gehasi log und behauptete, dass Elisa ihn geschickt habe, um Silber und Kleidung für zwei junge Propheten zu erbitten, die gerade angekommen seien. 23. Niman gab ihm bereitwillig sogar die doppelte Menge an Silber und zwei Anzüge, die dann von Dienern für Gehasi getragen wurden. 24. Sobald sie den Hügel erreichten, nahm Gehasi die Sachen an sich, versteckte sie in seinem Haus und schickte die Männer weg. 25. Als er danach wieder vor Elisa trat, fragte dieser ihn, wo er gewesen sei, worauf Gehasi antwortete, dass er nirgendwo war. 26. Elisa erklärte ihm jedoch, dass er im Geist dabei war, als Niman vom Wagen stieg, und verurteilte Gehasis Gier nach Geld und Besitz. 27. Zur Strafe sollte der Aussatz von Niman nun für immer an Gehasi und seinen Nachkommen haften, woraufhin Gehasi krank und weiß wie Schnee den Raum verließ.